Um 14:45 morgens spielt Charles Beeson, einem zweiten Stock des Krankenhauses eingesetzter Krankenpfleger, auf seinem Smartphone Fruit Ninja. Chuck? Chuck? Als er sich umdreht, sieht er verblüfft Danny Coughlin auf sich zuhinken. Dannys Krankenhemd flattert ihm um die Knie. Er ist barfuß und presst sich eine Hand an den Bauch. An seinen Wangen laufen Tränen herab. Er weint vor Schmerz, aber auch vor Entsetzen. »Mr. Coughlin, Sie sollen doch nicht aufstehen, bevor der Arzt Ihnen die Erlaubnis...« »Mein Handy«, sagt Danny heiser. Er keucht. »Es liegt in meiner Schublade, aber der Akku ist leer. Ich muss es laden, bitte, muss einen Anruf machen.« Als er eingeschlafen ist, waren die Schmerzen nicht so schlimm, aber der Gang durch den Flur hat sie geweckt. Danny verzieht das Gesicht und fällt beinahe hin. Chuck schlingt den Arm um ihn, aber das reicht nicht aus, woraufhin er Danny auf die Arme hieft und in sein Zimmer zurückschleppt. Sobald der Patient im Bett liegt, hält Chuck ihm sein eigenes Handy hin. »Da, wenn es wichtig ist, können Sie meins nehmen.« Danny schüttelt den Kopf. Die Haare kleben ihm an der Stirn, seine Wangen sind schweißnass. »Ich brauche meine Kontakte. Da habe ich Ihre Nummer notiert. Schon 2% reichen aus. Ich muss unbedingt den Anruf machen.« Während Dannys Mobiltelefon im Stationszimmer am Ladekabel hängt, fährt Gelbert auf der Route 56 in Richtung Great Bend. Über die Interstate wäre es kürzer, doch auf der 56 besteht weniger Gefahr, der Highway Patrol zu begegnen, und er drückt kräftig aufs Gas. Laut seinem Navi sollte die Fahrt von Lawrence bis Great Bend etwa 3,5 Stunden dauern, wenn er sich ans Tempolimit hielte, doch da der Highway zu dieser frühen Stunde fast völlig verlassen ist, fährt er 85. Als er losgefahren ist, war es kurz vor 12:30 und er erwartet spätestens um 3 anzukommen. 150 Minuten und damit die Summe, die sich ergibt, wenn man 1 bis einschließlich 17 addiert, wobei natürlich der Rest 3 verbleibt, aber wen kümmert das? Es gibt keine Alternative. Gelbert muss Coughlin die Gerechtigkeit zuteilwerden lassen, der dieser sonst entkommen würde. Nichts darf ihm da im Weg stehen. Damit wird er das höchste, letzte Opfer bringen, mit dem er alle Frauen retten wird, die Coughlin noch in die Finger bekommen könnte. In der Mittelkonsole liegt das Billighandy, das er für den Anruf bei Anderson benutzt hat. Bevor er zum wohl letzten Mal sein Haus verlassen hat, hat er die Nummer der Polizei von Great Bend eingespeichert. Dort ruft er um 14:45 an, ohne den Blick von den Scheinwerferkegeln zu nehmen. Den Stimmenverzerrer, den er bei Anderson eingesetzt hat, hat er jetzt nicht dabei. Als die Einsatzbearbeiterin sich meldet, »Polizei Great Bend, was kann ich für Sie tun?« lässt er seine Stimme deshalb einfach ein bisschen höher werden. Er hofft dadurch, wie ein Jugendlicher zu klingen, aber das ist eigentlich egal, weil die Polizei bestimmt reagieren wird. Bei solchen Anrufen muss sie reagieren. »An der Highschool wird es eine Explosion geben, eine große, und zwar um die Zeit, wo die Kinder eintreffen.« Und dann entschlüpft ihm »3.« »Sir, von wo rufen Sie?« »3 Bomben«, improvisiert er. »3! Man will die ganze Schule auslöschen!« »Sir?« Gelbert legt auf und wirft das Handy aus dem Beifahrerfenster, ohne den Fuß vom Pedal zu nehmen. Vielleicht findet man das Gerät und entdeckt seine Fingerabdrücke, wenn man es untersucht, aber das ist egal. Von dieser Mission wird er nicht zurückkehren, was eine Erleichterung sein wird.